und Darm. Gib deinen Leib und deine Glieder Gott, der sie dir gegeben wieder. Er sorgt und wacht, und so wird seiner Liebe Macht im Tod und Leben.